Wir haben die Freiheit zu wählen. Wo also liegt die direkte Verbindung zwischen dem kontrollierenden Paradigma vom Ding, von der Teilperson, das die heutige Arbeitswelt beherrscht, und der Unfähigkeit der Manager und Organisationen, ihre Leute so zu inspirieren, dass sie freiwillig ihre höchsten Talente einsetzen und wichtige Beiträge leisten? Die Antwort ist ganz einfach. Die Leute können wählen, sie können Entscheidungen treffen. Sie entscheiden bewusst oder unbewusst, wie viel sie von sich in ihre Arbeit einbringen wollen. Diese Entscheidung hängt davon ab, wie sie behandelt werden und inwieweit sie alle vier Dimensionen ihrer Natur einsetzen können. Die Spannbreite reicht von Rebellion oder Kündigung bis zu kreativer Begeisterung.